Hiskia ward König im Alter von 25 Jahren und regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Abja, die Tochter Sachajas. Und er sät, was Jahwe wohl gefiel, ganz wie sein Anherr David getan hatte. Im ersten Monate des ersten Jahres seiner Regierung öffnete er die Türen des Tempels Jahwes und stellte sie wieder her. Sodann ließ er die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem östlich vom Tempel gelegenen freien Platz. Da sprach er zu ihnen, hört mich an, ihr Leviten. Heiligt euch nunmehr und heiligt den Tempel Jahwes, des Gottes eurer Väter, und schafft den Unflat aus dem Heiligtum heraus. Denn unsere Väter haben treulos gehandelt, haben getan, was Jahwe, unserem Gotte, missfiel, und sind von ihm abgefallen. Sie wandten ihr Angesicht von der Wohnung Jahwes ab und kehrten ihr den Rücken. Dazu haben sie die Türen der Vorhalle geschlossen, die Lampen ausgelöscht, kein Räucherwerk mehr angezündet und dem Gott Israels kein Brandopfer mehr im Heiligtume dargebracht. Daher kam der grimmige Zorn Jahwes über Juda und Jerusalem, und er machte sie zu einem Schreckbild, einem Gegenstande des Entsetzens und des Gezisches, wie ihr es mit eigenen Augen seht. Nun wohl, unsere Väter sind durchs Schwert gefallen, und unsere Söhne, Töchter und Frauen sind um des Willen in der Gefangenschaft. Nun bin ich entschlossen, gegen Jahwe, den Gott Israels, eine feierliche Verpflichtung einzugehen, damit sein grimmiger Zorn von uns ablasse. So zeigt euch nun nicht lässig, meine Kinder. Denn euch hat Jahwe erwählt, dass ihr vor ihm stehen sollt, um ihn zu bedienen, und dass ihr ihm Diener seiet und ihm räuchert. Da machten sich die Leviten auf, Mahat, der Sohn Amaseis, und Joel, der Sohn Asajas, von den Kahatitern, und von den Meraritern, Kis, der Sohn Abdis, und Asaja, der Sohn Jehalelels, von den Gersoniten, Jo, der Sohn Simmas, und Iden, der Sohn Joas, von den Nachkommen Elizaphans, Simri und Jail, von den Nachkommen Asafs, Sachaja und Matanja, von den Nachkommen Hemans, Jehiel und Simai, von den Nachkommen Jedotuns, Semaja und Osiel. Diese versammelten ihre Stammesgenossen, heiligten sich und kamen dann, um nach dem Befehle des Königs den Tempel gemäß den Vorschriften Jahwes zu reinigen. Die Priester aber begaben sich ins Innere des Tempels Jahwes, um es zu reinigen, und schafften alle Unreinigkeit, die sie in der Halle Jahwes vorfanden, hinaus in den Vorhof des Tempels Jahwes, und die Leviten nahmen es in Empfange, um es hinaus an den Kidronbach zu schaffen. Und zwar begannen sie mit der Heiligung am ersten Tage des ersten Monats, und am achten Tage waren sie bis zur Vorhalle Jahwes gelangt, sodann heiligten sie den Tempel Jahwes innerhalb 8 Tagen und am 16. Tage des ersten Monats waren sie fertig. Da gingen sie hinein zum König Hiskia und meldeten, wir haben den ganzen Tempel Jahwes gereinigt, dazu auch den Brandopferaltar samt allen seinen Geräten und den Tisch für die reihenweise aufgelegten Brote samt allen seinen Geräten. Alle die Geräte aber, die der König Ahas während seiner Regierung infolge seines Abfalls verächtlich beiseite geworfen hatte, haben wir wieder aufgestellt und geweiht, dort stehen sie vor dem Altar Jahwes. Frühmorgens nun versammelte der König Hiskia alle Obersten der Stadt und begab sich hinauf zum Tempel Jahwes. Da brachte man 7 Farn, 7 Widder und 7 Lämmer, dazu 7 Ziegenböcke zum Sündopfer für das Königreich und für das Heiligtum und für Juda. Und er gebot den Nachkommen Aarons, den Priestern, sie auf dem Altar Jahwes darzubringen. Da schlachteten sie die Rinder, und die Priester fingen das Blut auf und sprengten es an den Altar. Sodann schlachteten sie die Widder und sprengten das Blut an den Altar. Hierauf brachten sie die Sündopferböcke herzu vor den König und die Versammlung, und sie stemmten ihre Hände auf sie. Sodann schlachteten sie die Priester und brachten ihr Blut zur Entsündigung an den Altar, um ganz Israel Sühne zu schaffen, denn für ganz Israel hatte der König das Brandopfer und das Sündopfer befohlen. Und er stellte die Leviten am Tempel Jahwes auf mit Zimbeln, Harfen und Zithern, nach der Anordnung Davids und Gads, des Sers des Königs, und des Propheten Nathan. Denn die Anordnung war durch Jahwe, durch seine Propheten, ergangen. So standen denn die Leviten da mit den Musikinstrumenten Davids und die Priester mit Trompeten. Da gebot Hiskia, das Brandopfer auf den Altar zu bringen, und sobald das Brandopfer begann, begannen auch die Javelieder und die Trompeten, und zwar nach Anleitung der Instrumente Davids, des Königs von Israel. Die ganze Versammlung aber warf sich nieder, der Gesang ertönte, und die Trompeten schmetterten, das alles, bis das Brandopfer vollendet war. Und als man mit der Darbringung des Opfers zu Ende war, beugten der König und alle, die mit ihm zugegen waren, die Knie und warfen sich nieder. Sodann geboten der König Hiskia und die Obersten der Leviten, Jahwe den Lobgesang anzustimmen mit den Worten Davids und des Sers Asaf. Da sangen sie den Lobpreis mit Freuden und verneigten sich und warfen sich nieder. Hierauf hob Hiskia an und sprach, jetzt habt ihr euch aufs neue Jahwe geweiht, tretet herzu und bringt Schlachtopfer und Dankopfer zum Tempel Jahwes. Da brachte die Versammlung Schlachtopfer und Dankopfer und jeder, den sein Herz dazu trieb, Brandopfer. Es betrug aber die Zahl der Brandopfer, welche die Versammlung brachte, 70 Rinder, 100 Widder und 200 Lämmer, diese alle als Brandopfer für Jahwe. Und die Dankopfer betrugen 600 Rinder und 3000 Schafe. Nur waren der Priester zu wenige, so dass sie nicht allen Brandopfern die Haut abziehen konnten, da halfen ihnen ihre Stammesgenossen, die Leviten, bis das Geschäft zu Ende war, und die Priester sich heiligten, denn die Leviten waren redlich darauf bedacht, sich zu heiligen, mehr als die Priester. Dazu gab es Brandopfer in Menge samt den Fettstücken der Heilsopfer und den Trankopfern zu den Brandopfern. So war der Opferdienst am Tempel Jahwes hergestellt. Hiskia aber und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott dem Volke bereitet hatte, denn die Sache war mit einem Male vor sich gegangen.